Meditationen, Erklärungen. Dann morgen werde ich die Methode lehren und wir in dem die Mahayana-Tradition, diese Kurs, dann ist sozusagen Einleitung im Verständnis von Mahayana-Auffassung von Shamatha und Vipassana. Ja? Und Mahayana-Auffassung von Shamatha und Vipassana ist auf Grundlage von bloßem Bewusstsein, Schule. Obwohl jetzt besonders in der tibetanischen Buddhismus Madhyamika wird betont, aber was Meditation anbetrifft, ist alles basiert auf Vigyaptimatrata, bloße Bewusstseinsschule. Dann die beste Einleitung, indem wir auch Qigong üben, ist, dann wir lernen Anapana nach der Mahayana Vigyaptimatrata Tradition, mehr bloße Bewusstsein Tradition. Okay? Oder gibt es andere Vorschläge? Ich bin hier für euch, nicht für mich. Ist gut, alle wollen lernen. Etwas, ja? Dann diese Vorteil von Vigyaptimatrata, bloße Bewusstsein, Übung von Anapana ist, dass es mit Yoga verbunden ist. Mit Prana, Pranayama. Hat jemand von euch Yoga geübt schon? Naja, das wäre dann besonders interessant für euch. In dem die Mahayana-Tradition besonders in der tibetanischen Buddhismus, das sehr eng mit Yoga verbunden ist. Auch Prana-Wissen betont. Und diese Meditation ist, wir kennen auch als Einleitung in Prana-Wissen verstehen. Hat das mit Kundalini was zu tun? Ja, Kundalini ist Prana natürlich, aber das ist eine besondere Methode. Das hat mit Chakras zu tun. Diese, was wir lernen werden, ist mehr mit den Kanalen verbunden. Aber Kanalen sind auch haben mit Chakras zu tun. Hat jemand Salong gelernt in der tibetanischen Tradition? Nein. Ja. Es hat mit Salong zu tun. Na gut. Und dann, nach dem Vorschlag von unserem Freund, in dem ich mich lange mit der Vigyaptimatrata-Tradition, die bloße Bewusstsein-Tradition, beschäftigt habe, und die ist sehr eng mit allen chinesischen Traditionen verbunden praktisch, mit Zen, mit Tiantai, mit Huayan und besonders mit Tantra, dann wir lernen etwas von dieser Tradition, Verständnis in dieser Tradition von Shamatha und Vipassana. Okay? Hat jemand einen anderen Vorschlag? Und dazu wird in China und auch in Tibet meistens diese Sandhi Nirmochana Sutra ist eigentlich die Grundlage für bloße Bewusstseinsschule. Und sechste Kapitel von Maitreya, erklärt dann Shamatha und Vipassana nach der Mahayana-Lehre. Also Shamatha und Vipassana wird dann eigentlich Betrachtung des Geistes. Und Betrachtung des Geistes ist eigentlich das Wichtigste, wenn man Shamatha und Vipassana in der Mahayana-Tradition verstehen möchte. So, dann morgen gebe ich dann Erklärungen praktische Erklärungen und abends dann Belehrung über die Sandhi Nirmochana Sutra, 6. Kapitel, ja? Und den Text hast du auf Deutsch auch? Ja, teilweise. Dann vielleicht die erste 2 oder 3 Seiten, das ist genug. Weil was eigentlich die Einstellung von Mahayana, Shamatha Vipassana anbetrifft, das ist der wichtigste Teil. Erste Teil von dem Sutra. Dann vielleicht die erste 2, 3 Seiten. Und vielleicht kommen wir nicht weiter, weil ich werde dann es verbinden mit allgemeinem Wissen, von was man von Mahayana Meditation wissen sollte. Ja? So, dann Abend lernen wir 6. Kapitel von Sandhi Nirmochana Sutra, dass unser Freund Tongtse Fasha wird verteilen an alle. Sie können den vietnamesischen Text benutzen, den haben Sie. Ja? Und die anderen, den deutschen Text, ich weiß nicht, wie weit es gut übersetzt wurde. Ich habe noch die englische Übersetzung, das meiner Meinung nach auch nicht ideal ist. Und wenn wir Chinesisch, Englisch, Deutsch, ich habe selbst dieses Buch auf Tschechisch übersetzt. Dann wenn wir noch Tschechisch dazu haben, Englisch, Deutsch, Chinesisch, Vietnamesisch, dann sollen wir bestimmt sollten wir uns nicht irren in der Erklärung. Eigentlich jemand, der sich mit Buddhismus beschäftigt, weiß, dass die Übersetzung ist gar nicht so einfach. Weil wenn wir über Geist sprechen, in Deutsch sogar, wir haben eigentlich sehr arme Sprache verglichen mit Sanskrit. Sogar auf Chinesisch, manche Sachen kann man nicht genau übertragen. Weil im Gegensatz zu uns, die indische Yogis haben sich mit Geist beschäftigt und mit den Nuancen von Geist im Zustand von Sammlung. Und deswegen, sie haben so feine Sprache und Ausdrückweise entwickelt, dass sich kaum übersetzen lässt. Und das werden wir auch sehen in der Übersetzung von Sandhi Nirmochana Sutra, besonders 6. Kapitel. Sie treffen viele Ausdrücke, die erklären sehr feine Zustände des Geistes, die überhaupt nicht mal in westliche Psychologie behandelt wurden, weil westliche Psychologie behandelt nicht, insoweit ich weiß, die Zustände von Samadhi. Es ist mehr eine praktische Lehre für gesunde Überleben, aber nicht für Befreiung. So, dann entschieden wir, morgen reden wir über die praktische Seite, Abend über den Text und die theoretische Seite und dann allmählich verbinden wir die beiden Seiten in eine Ganze und wichtig ist, dass man das Ganze verstehen, dass wir das Ganze verstehen, weil ohne Theorie, Praxis kann auch nicht sehr tief gehen. Ohne Praxis, Theorie hat nicht unbedingt eine Anwendung. Dann wir müssen die beide zusammen als Ganze betrachten. Und das ist eben, was Sandhi Nirmochana macht. Sandhi Nirmochana versucht, die drei Weisheiten, die man im Buddhismus studieren sollte, also Weisheit von Hören, Weisheit von Kontemplation und Weisheit von Samadhi, als eine, als Ganze betrachten. Und man soll verstehen, wie sie sich diese drei Seiten von Weisheit ergänzen, indem man dann Fortschritte in der Meditation macht. Dann wir werden sehen, die bloße Bewusstseinsschule Mahayana, insgesamt nicht nur bloße Bewusstseinsschule, betont, dass alles, was man, das ist sehr familiär für diejenigen, für uns, die mit, besonders mit chinesischer Kultur zu tun haben. Die Chinesen, Vietnamesen, Japaner, Koreaner, für die ist, indem sie geschult sind, dass alles, was man mit, schon in Tao Te Ching kommt, dass alles, was man mit den Worten erklären kann, ist nur die weltliche Realität, ist nur konventionelle Realität. Unsere Sandhi Nirmochana Sutra fängt damit auch. Alles, was man mit Worten fassen kann, ist, kann nur und bloß konventionelle Realität werden. Die höchste Realität, obwohl sie erklärt werden muss. Man muss sie erklären, wenn man sie nicht erklärt, wird sie nicht bekannt. Aber die höchste Realität ist eigentlich, lässt sich nicht mit den Worten erklären. Deswegen ist es die höchste Realität. Und unsere Lehre dann und auch Meditation richtet sich danach, fängt man damit an, was sehr, sehr klar ist für diejenigen, die familiär sind mit chinesischer Kultur, mit Kultur von Fernosten. Aber wir haben immer Tendenz zu denken, dass Denken ist konzeptuelles Denken. Aber Sie werden sehen, und das ist deswegen so viele Probleme mit Terminologie, in indischen Denken und dann besonders im chinesischen Denken, man denkt auch ohne Wörter. Und dieses Denken ohne Wörter ist eigentlich das, was zu höchster Realität führt. Indem der Geist funktioniert, das heißt in Chinesisch oder in Sanskrit auch, das heißt Denken. Aber wenn wir im Westen, wir sind daran gewöhnt, wenn wir von Denken sprechen, wir sprechen von Begriffen, die wir erklären. Aber in chinesischer Philosophie, genauso wie in Yoga, Dhyana ist auch Denken. Samadhi ist auch Denken. Aber Denken, das dann ohne Wörter geschieht. Und dieses Denken soll man lernen. Das ist Shamatha und Vipassana in der Mahayana-Tradition. Eigentlich, es ist kein Gegensatz zur Auffassung von Shamatha und Vipassana, auch in Theravada-Tradition oder in sogenannte Hinayana-Tradition. Aber diese Idee von Denken als eigentlich Geist. Denken heißt Geist. Das ist ja klar in Yoga. Nicht klar für uns. Ein idealer Zustand, was wir lernen möchten durch Shamatha und Vipassana, ist, dass diese Denken durch Begriffe und Denken ohne Begriffe sich ergänzt in eine harmonische Einheit. Und das ist eigentlich Ziel von Shamatha und Vipassana, wie es erklärt wird in Sandinya Mochana Sutra. Wir werden darüber sprechen. Das ist natürlich sehr interessant. Dann eigentlich von dem Sichtpunkt von Mahayana Buddhismus, richtige Denken ist das Denken, dass die Grenzen von unserem Begriff Denken genau verstehen kann. Das ist richtiges Denken. Das ist richtige Ansicht auch. Indem man klar versteht, dass Denken durch Begriffen nie höchste Realität entspricht, übt man dann Meditation nach der Mahayana-Lehre, das in Sandinya Mochana Sutra erklärt wird. Und Sandinya Mochana Sutra, wie wir wissen, diejenigen von uns, die sich mit Buddhismus beschäftigen, wissen wir, in Mahayana gibt es zwei sozusagen große Auffassungen von Mahayana-Lehre, entweder bloße Bewusstsein oder Madhyamika. Für Madhyamika, Sandinya Mochana Sutra, ist auch die wahre Lehre von Buddha, aber wird anderes interpretiert. Dann, wenn Sie sich später mit Buddhismus mehr beschäftigen, besonders mit tibetanischem Buddhismus, was tibetanischer Buddhismus eigentlich betont, dass die Yogacara-Auffassung von Buddhismus ist, das richtige Verständnis von konventioneller Realität. Und die höchste Realität ist dann die Leerheit selbst. Dann in Yogacara-Lehre ist das genau das Gegenteil. Madhyamika ist der Weg, um höchste Realität zu verstehen, und höchste Realität ist der Geist. Für Verständnis von, was wir lernen werden, beide Seiten eigentlich ergänzen sich. Wenn man Buddhismus lernt, man lernt Buddhismus, wenn man es richtig lernt, damit man Intellekt entwickelt. Und wir sind daran, dieser Fehler von Intellekt ist, dass es immer versucht, etwas als Gegenseite von etwas zu betrachten. Und die Mahayana-Philosophie und Mahayana-Meditation, Ziel ist eben, dass der Intellekt es nicht mehr macht. Von Anfang an, unser Geist und unsere Welt ist eine Einheit. Und alle Sachen ergänzen sich vollkommen. Nur unser begrenzter Intellekt, das basiert ist auf Gegensätze, es nicht sieht. Deswegen brauchen wir Dharma, dass wir das sehen. Wenn wir nicht Dharma haben, wir sehen es eben nicht. Und wenn wir nicht Dharma haben, wir sehen immer die Welt aus Gegensätze. Aber in der Mahayana-Auffassung von Anfang an, die Welt und wir uns, wir waren immer Harmonie und wir kennen nicht, auch wenn wir uns so viel bemühen, besonders in der modernen Zeit, wir können nicht diese Harmonie verlassen. Wenn Sie Mahayana-Philosophie verstehen, dann bekommen Sie immer tiefere und tiefere Einsicht in diese Wahrheit. Auch wenn wir uns sehr, sehr bemühen, wir können nicht die Harmonie, die ursprünglich da ist, verlassen. Auch wenn die Welt vergeht und wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt machen, es kann geschehen. Die Harmonie kann nie zerstört werden, weil es die wahre Sache ist. Und alles das war, wenn Sie Mahayana-Philosophie studieren und sich mehr mit Mahayana beschäftigen, Sie werden allmählich verstehen, dass das, was wahr ist, ist eben wahr, weil es, man kann es nicht zerstören. Und diese Idee ist nicht Mahayana, es kommt eben vom Studium von den Buddha-Schriften. Im Buddhismus, Sie können nachschlagen, Abhidharmakosha. Das, was wahr ist, ist wahr, weil man es nicht zerstören kann. Nicht mit Geist, nicht mit der Hand, nicht mit Atombomben. Das, was wahr ist, eben ist wahr, weil man es nicht zerstören kann. Das ist Buddhismus. Und Buddhismus ist eben wahr, weil man es auch nicht zerstören kann. Auch wenn Buddhismus nicht existiert, das ist die Wahrheit von bedingten Entstehungen, die immer bleibt. Egal, ob es gelehrt wird oder nicht gelehrt wird. Und diese bedingte Entstehung, wenn es wahr ist, in der Lehre von Yogacara muss es basiert werden, auf was basiert, auf Geist. Und in Madhyamika, wenn es wahr ist, braucht nichts basiert zu sein. Das ist der Unterschied. Wenn man nachdenkt, dann Sie kennen das, was wir lernen werden, dann von diesen zwei verschiedenen Standpunkten verstehen. Und Sie werden finden, es gibt eigentlich keinen Gegensatz. Die Größe von Mahayana Einstellung zu Shamatha und Vipassana eben ist, dass diese zwei Seiten von Madhyamika und Yogacara, von Wahrheit des Geistes, Unmöglichkeit, Geist zu zerstören und die Wahrheit von Leerheit sich ergänzen. So bekommt man eine Totalität von Harmonie. Und diese Totalität von Harmonie heißt in Mahayana Tathata, Soheit. Also was wir lernen werden, ist eigentlich, wie man Shamatha und Vipassana durch Praxis versteht, als Soheit, Einheit. Geist ist Soheit und was man durch den Geist versteht und alles, was wir verstehen, ist nur durch den Geist, dann eigentlich von Anfang an. Alles, was wir verstehen, können, ist schon von Anfang an schon Wahrheit. Wenn wir zu dieser Wahrheit etwas zufügen, wir machen das auf Grundlage von unserem konzeptuellen Denken. Wenn wir das verstehen, wir meditieren im Sinne von Mahayana. Wenn wir das nicht verstehen, auch wenn wir uns als Mahayana bezeichnen, es ist nicht Mahayana. Mahayana zu verstehen, ist eben nicht so leicht. Indem es nicht so leicht zu verstehen ist, wir machen viele Fehler. Deswegen hoffe ich, dass wir was lernen, damit wir Mahayana richtig verstehen, ohne Fehler. Na gut, dann Essenz habe ich erklärt. Gibt es irgendwelche Fragen? Alle sind gespannt, was es zu lernen gibt. Oder gibt es etwas, was Sie noch lernen möchten? Ja, bitte, Michael. Das Konzept der Wahrheit auf dem Theravada. Konzepte sind Wahrheit einigermaßen auch in Theravada. Aber in Mahayana die Konzepte, genauso wie in Theravada, die Konzepte ist das, was die wahre Natur der Dinge vertuscht. Das ist dasselbe in Theravada so wie in Mahayana. Durch die Konzepte, die Wesen erzeugen Karma. Wir erzeugen Karma nicht auf Grundlage von Realität, aber wir erzeugen Karma auf Grundlage von Konzepten. Auf das, was wir anhaften, ist nicht die wahre Realität, das ist genauso in Theravada so wie in Mahayana, aber es sind die Konzepte. Wir anhaften an die Konzepte, nicht an die Realität. Deswegen, die Realität muss man entblößen, wie immer man es konstruiert, ob in Theravada-Weise durch analytische Meditation oder in Mahayana-Weise, mehr durch nicht-analytische Meditation. Man muss erst die Kraft der Konzepte brechen, damit man die Realität versteht. Das ist gleich. Die Konzepte, wir erfahren durch was? Durch mentale Bewusstsein. Aber die Realität, wir erfahren durch die fünf Sinnen, nicht wahr? Unsere Begierde, unsere Abneigungen, Zuneigungen sind, was ist Objekt von unseren Abneigungen und Zuneigungen? Die Konzepte. Sehr wichtig zu verstehen. Und die Abneigungen und Zuneigungen sind Inhalt von Nichtwissen. Und durch Nichtwissen erzeugen wir Karma. Also man kann sagen, dass wir durch Anhaften an Konzepte Karma erzeugen. Wenn wir haften an Konzepte, wir haften an Gefühle. Wenn wir an Gefühle anhaften, erzeugen wir Karma. Wenn wir Karma erzeugen, erzeugen wir Leiden. Na, wir werden das, dieses Prozess können wir auf vielen Weisen erklären. Es heißt nicht unbedingt, dass eine Erklärung besser ist als die andere, aber die Erklärungen ergänzen sich. Ist das so? Und wie sich diese Erklärungen ergänzen, das ist natürlich viel besser erklärt in der Mahayana Schriften. Dann Abend, bevor wir schlafen gehen, wir rezitieren, nicht wahr? Hast du verteilt? Eine nur? Warum nicht zwei? Zwei. Zwei. Mitgefühl auf ein Konzept. Mitgefühl kann nicht ein Konzept werden, weil es Inhalt von Erleuchtung ist, besonders im Mahayana. Und Liebe auch. Liebe auch, natürlich. Danke. Auch im Theravada, es ist Chaita, die Faktor des Geistes. In Abhidharma, die Faktoren des Geistes sind wahr, natürlich. Und Theravada war in Yogacara, ich will es nicht zu kompliziert machen, ich bin sozusagen ein bisschen Fachmann in diese Sachen. Ich habe mich lange damit beschäftigen. Wenn Sie Mahayana verstehen möchten, es gibt drei Auffassungen von Mahayana. In China sagt man Xu Wei Shi, diese bloße Bewusstseinsschule, das als illusorische Bewusstsein, illusorisch ist das, was entsteht und vergeht. Bloße Bewusstsein als illusorische Bewusstsein begründet ist Alaya. Das ist die Schule in China, Vietnam von Xuanzang. Asanga, Vasubandhu. Dann gibt es, diese Schule ist zu großem Teil auf das Sutra, dieses Sutra, das wir lernen werden, Sandhi Nirmochana Sutra basiert. Dann gibt es welche oder Philosophie-Schule, das auf Tathagata Garbha basiert ist. Tathagata Garbha ist die Matrix der Tathagata. Das ist wahre Bewusstsein, das sich nicht ändert. Diese tantrische Meditation und so weiter ist basiert auf das. Dann bloße Bewusstsein, das auf illusorische Bewusstsein basiert ist, auf Alaya, die heißt Alaya, Bewusstsein, das anhaftet. Und Bewusstsein, das nicht anhaftet. Indem es nicht anhaftet, es bewegt sich nicht. Wenn Sie Buddhismus verstehen, warum der Geist sich bewegt. Weil wir die Zeichen von Objekten anhaften, an die Zeichen von Objekten an. Aber wahre Bewusstsein, so in Anfassung von Zen oder Tantra, er bewegt sich nicht. Das, was sich bewegt, ist illusorische Bewusstsein. Dann gibt es in bloßem Bewusstsein zwei Schulen. Schule von illusorischen Bewusstsein, Jen Shin Weishe, Shi Weishe. Die chinesische Gelehrten in Japan auch, in Vietnam auch, so erklären. Und dann gibt es die Schule von Nagarjuna Aryaveda, die Schule von transzendentale Weisheit, mittlere Weg. Es gibt nur eine Realität und das ist die Leerheit. Und Leerheit von was? Leerheit von eigenen Eigenschaften. Also wenn man Mahayana Meditation und Mahayana Denken verstehen möchte, dann es gibt diese drei Richtungen in Mahayana. Die enthalten alle, ohne Ausnahme, alle Schulen von Mahayana. Und eigentlich das, was sehr wertvoll ist am chinesischen Buddhismus, die meisten Schulen haben versucht, diese Richtungen zu synkretisieren. So wie Chan. Chan ist auch bloßes Bewusstsein, auch Madhyamika. Tiantai ist auch bloßes Bewusstsein, auch Madhyamika. Huayan ist auch bloßes Bewusstsein, auch Madhyamika. Und in der Tat, tibetanischer Buddhismus auch, ist bloßes Bewusstsein mit Madhyamika kombiniert. Bloßes Bewusstsein ist die konventionelle Realität und Madhyamika ist die höchste Realität. In Zen, bloßes Bewusstsein ist prädominant, wichtiger als Madhyamika-Aspekt. Zen Satori ist eigentlich direkte Verständnis von bloßem Bewusstsein, das sich aber nicht von Madhyamika trennen kann. Das muss man selbst verstehen. Wir sprechen mit, indem wir reden über mehrere Wahrheiten, aber wenn wir was wirklich realisieren, dann wir sehen Sachen anderes. Deswegen haben wir angefangen damit, was wir mit Worten erklären, wird immer mehrere Wahrheiten. Wenn wir das Wahre erlebt haben, dann wir haben damit kein Problem. Mit einer Wahrheit oder mehrere Wahrheiten haben wir kein Problem. Wir haben jetzt damit Problem, indem wir uns an konventionelle Denken verlassen. Und ohne konventionelle, das ist auch buddhistische Lehre, kann man nicht das Höchste ja. Das ist Besonderheit von Buddhismus, da unterscheidet sich Buddhismus von anderen Religionen, damit man das Höchste erreicht und sich nicht über das Höchste irrt. Es gibt nur einen Weg, konventionelle richtig zu verstehen. Dann Resultat von Religion wird Harmonie, sonst nicht. Religion hat vielleicht mehr Leiden in der Welt verursacht als alles anderes. Ist das nicht wahr? Und nicht richtig verstandene Religion hat das gemacht. Damit man es vermeint, muss man die sogenannte konventionelle Realität wahrheitsgemäß erkennen. Das ist, was Buddhismus betont. Dann, wenn man wahrheitsgemäß konventionelle Realität versteht, dann wird man sich auch nicht über höchste Realität irren können. Dann, höchste Ziel ist, dass diese zwei Realitäten werden eine Realität. Wenn man das schafft, hat man kein Problem. Der Buddha benutzt Worte, aber er haftet nicht an die Worte. Die Arahats auch benutzen Worte, aber haften nicht an die Worte. Indem wir benutzen Worte und haften an die Worte, haben wir noch Probleme. Deswegen brauchen wir Dharma. Wenn wir das nicht mehr machen, brauchen wir sogar Dharma nicht mehr. Und das sagt nur der Buddhismus. Andere Religionen sagen das nicht. Ist das nicht wahr? Aber wir machen das. Und je mehr wir Buddhismus studieren, desto mehr werden wir davon bewusst, wie stark wir an die Konzepten halten. Auch wenn wir gegen Konzepten kämpfen, eigentlich wir halten sehr, sehr steif an die Konzepte. Das ist das Problem. Das ist Teufelskreis, von dem es sehr, sehr schwer wegzugehen ist. Deswegen Studium von Dharma ist sehr, sehr nützlich. Oder nicht? Haben Sie alles verstanden, was ich gesagt habe? Dann muss man fragen, wenn irgendetwas nicht klar ist. Tun Sie das falsch? Klar, ne? Dann wir können immer diskutieren, was war nicht klar. Worum grob schon klar war. Im Detail nicht. Wegen der Sprache oder Inhalt? Ja, das eigentlich kann man nicht alles erklären. Deswegen muss man fragen, was sie nicht verstehen. Ich bin da, um zu erklären, muss man fragen. Michael, was hast du? Why do you pronounce that the... Auf Deutsch. Warum betonst du, dass nur das Dharma uns zu dieser Wahrheit führt? Ich stelle die Frage, weil ich eigentlich diesen Aspekt der Auflösung der Konzepte in jeder mystischen Tradition sehe. Ja, mystische Tradition, ja. Aber im Buddhismus nicht nur mystische Tradition. Es ist die Grundlage. Mystische Tradition, ja. Aber mystische Traditionen wurden unterdrückt. Die mystische Tradition, ja. Gott ist Gott, in dem man ihn nicht greifen kann. Hm? Das ist auch klar in mystischer Tradition. Aber in Theologie und so ist es nicht, gar nicht so klar. Theologie hat versucht, sehr, sehr rationell auch Gott zu verstehen. Naja, dann rezitieren wir. Heute ist einige von uns sind mit Auto gekommen und lange fahren müssen. Dann wir rezitieren und machen Schluss heute. Dann morgen fängt es richtig an. Vorausgesetzt, dass es keine Fragen gibt. Jelena, alles klar? Bis gern. Bisschen ist genau gut ausgedrückt. Sie, alles okay? Ich habe eine Bitte. Ja? Ich kann manchmal auch nicht lange sitzen. Ich muss mich manchmal auf Stuhl sitzen, ja, ja. Manchmal auch hinlegen. Naja, dann okay. Mein Vortrag kann ich jetzt aber meditieren. Ich verstehe sehr gut Ihre Probleme, deswegen, ich habe nichts dagegen. Haben Sie auch einen Unfall gehabt? Ist schon eine Weile her, ja. Naja, ich bin genau der Fall auch. Ich verstehe sehr gut die Probleme. Trotzdem, diese Qigong-Übungen werden Ihnen helfen. Dann wäre natürlich, ist auch ähnlicher Fall, so wie ich und die, wie heißen sie noch? Claudia. Claudia und Dhammadipa, andere Fälle auch natürlich, sie können auf Stuhl sitzen, wenn sie Unfall haben und Hüfte sind geöffnet. Das ist sehr schmerzhaft, immer Spannung da. Ich kämpfe schon damit, durch Qigong, Yoga, alles Mögliche, aber sehr, sehr schwer, das wieder heil zu kriegen. Mal man einen Unfall gehabt hätte, ist dann sehr, sehr schwer. Oder Operation auch. Sind Sie operiert auch? Naja, ich bin nie zu, obwohl die Ärzte haben mir empfohlen, ich bin nicht zur Operation gegangen. Mal man operiert, dann diese Energien sind dann blockiert. Und das ist dann viel schwieriger, wieder heil zu kriegen. Wenn man nicht operiert, obwohl es sehr peinlich ist zu gehen am Anfang, aber allmählich kann man, wenn man übt, kann man was schon machen. Wenn man operiert ist, ist es viel schwieriger. Dann natürlich, Sie können liegen, kein Problem. Ich meine nicht wegen Unfall. So, okay. Ach so, nicht wegen Unfall. Ach so, natürlich, dann. Dann diese Qigong wird Ihnen helfen, bestimmt. Und auch wir verbinden das ein bisschen mit Massage. Aufwärmungsübungen, die sehr leicht sind und ein bisschen Akupunkturmassage. Ja? Das wird Ihnen helfen. Was für Krebs haben Sie gehabt? Brust. Brust. Na gut, dann besonders wenn wir uns mit Mahayana beschäftigen. Mitgefühl ist Wurzel von Mahayana. Dann, wenn jemand so eine Schwierigkeiten hat, natürlich kann er auf Stuhl sitzen. Aber wenn es nicht sehr unertragbar ist, ist immer besser zu versuchen. Ich selbst versuche, obwohl ich immer Spannung habe, weil wenn man versucht, bekommt man verschiedene Einsichten, wie man damit arbeitet. Na gut, dann rezitieren wir und dann ruhen wir uns aus. Heute rezitieren wir nur auf Deutsch, morgen rezitieren wir dann original, ja? Metta Sutta. Wenn klar geworden, dass der Frieden des Geistes das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um folgende Gesinnung. Er sei stark, aufrecht, gewissenhaft, freundlich, sacht und ohne Stolz. Genügsam sei er, leicht befriedigt, nicht viel geschäftig und bedürfnisvoll. Die Sinne still, klar der Verstand, nicht dreist, nicht gierig sein Verhalten. Auch nicht im Kleisten soll er sich vergehen, wofür ihn verständige Tadeln senden. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Was es auch an lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach, ob groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, geworden oder werden, mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrüge oder verachte einen anderen, aus Ärger oder Überwollen wünsche man keinen irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkung, nach oben, nach unten, nach allen Seiten. Im Gehen oder Stehen, im Sitzen oder Liegen entfalte man eifrig diese Gesinnung. Dies nennt man, wer sich nicht in Ansichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, denn im Genuss nicht verhaftet ist, für den gibt es nie mehr Geburt. Ah, das haben wir nicht Übersetzung, vielleicht machen wir mal diese Tapejo, keine Übersetzung, Mantra der großen Mitgefühl. Aber auf Chinesisch hat es keine Bedeutung, auf Sanskrit hat es Bedeutung. Und Pragya Paramita, Hridaya Sutra haben wir auf Deutsch, dann rezitieren wir auf Deutsch. Das Herz der vollkommenen Weisheit Sutra. Avalokiteshvara Bodhisattva in tiefste Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandas leer sind und verwandelte damit alles Leid und allen Schmerz. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Shariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht. Nichts ist unrein, nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. keine Unwissenheit und auch keine Ende der Unwissenheit. Kein Altern, kein Tod, noch während auf Heaven. Kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Auslöschen und keinen Weg der Auslöschung. Kein Erkenntnis, weil es nicht zu erreichen gibt. Leben Bodhisattvas Pragya Paramita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwickeln sie vorstige Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb das Pragya Paramita, das größte Mantra, das unbetroffene Mantra, das höchste Mantra, das alles Leiden stillt. Dies ist die Wahrheit ohne Feind. Deshalb spricht das Pragya Paramita Mantra. Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhi, Swaha. So, dann heute machen wir Schluss und morgen, ab morgen dann nach dem Programm. Und es bleibt so bis Ende. Und Ende ist am Samstagmorgen nach dem Frühstück. Ja? Also morgen ist auch Samstag, dann haben wir Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Bis 19. Freitagabend geht es zu Ende. Hm? 19. ist Freitag. Heute ist 12. dann Freitag 9. Dann Freitagabend geht es zu Ende. Hm? Freitag nach dem Frühstück schon. Also, dann. Ich habe gedacht, Samstag nach dem Frühstück. Okay, dann Freitag, wir können ruhig noch spazieren gehen. Hm? Okay, dann keine Fragen mehr. Und morgen nach dem Plan. Hm? 4 Uhr, wer... Ich habe einen und wer wird als Wecker funktionieren? Soll ich das machen? Brauchen wir nicht. Jeder hat einen Wecker. Einige von uns sind nicht gewöhnt. Ja? Haben Sie alle einen Wecker? Oder Handy kann als Wecker funktionieren. Alle haben. Okay? Michael auch. Andere Michael auch. Alle Nishas und nicht Nishas. Aber ist ein bisschen Druck. Hm? Für Schlafen ist nicht ideal. Das kommt, gewöhnt sich dran. Ja? Ja. Hast du Erfahrung? Ja. Ich zeige es dafür. Okay. Omi Tobo. Raum hier okay oder sollen wir drüben? Qigong meinst du? Nein, für Abend, sagen wir mal. Ist es hier zu kalt für euch? Mir ist es nicht so kalt. Ja. Kein Problem. Dann lassen wir hier? Dann lassen wir hier, okay. Das ist günstig, ne? Mit dem Tisch. Ja, genau.